beim Zuhören im Raum drin und der Armin hat halt sau viel gerümpelt. Mhm. Also die hat, dass wie das Ding entstanden ist, hat mir sau gut gefallen. Ich war jeden Tag dort und die Atmosphäre war, bis auf die Aids-Band war es bei allen Bands sau gut. Mhm. War ich bisschen ähnlich. Die Aids-Band haben mich halt noch immer gut anerkannt. Mhm. Uwe hat mir ja die Gitter fast kaputt geschlagen. Also wo du auch einfach gemerkt hast, ja, es wird jetzt Zeit, dass du wirklich jetzt mal Ruhe brauchst. Ne? Mhm. Wo ist zwischen den Leuten? Aber das denke ich, das hörst du auf der Aufnahme. Mhm. Aber es wird, das hat ja jetzt auch mal Feierabend. Und ich denke halt, den gibt es, wenn wir her mit dem Triebwagen abends mal Zeit und Ruhe machen und dann mal nochmal irgendwann in der Brot. Und du spielst halt dann, wir haben jetzt Triebwagen in der Besetzung nicht mehr gespielt seit dem 4.12.83. Mhm. Und dann so ab und zu mal eine Session gemacht. Mhm. Und das war echt schön. Mhm. Ging sau gut ab und hat sau viel Spaß gemacht. Also war einfach locker wie Sau, war sau viel Witz dahinter. Und jetzt zum Fest mal bei Triebwagen komplett alles durch. Mhm. Also gehen alle Besetzungen, wie wir uns halt so Dinge ausgedacht haben, wie wir das machen. Ich warte mal an, Finger. Mhm.